Die Geschichte der Wiedergutmachung ist einerseits geprägt von einem hohen moralischen Anspruch und der Entschlossenheit der Bundesrepublik, die Verantwortung für das NS-Unrecht zu tragen. Zugleich ist es die Geschichte bürokratischer Engstirnigkeit und manchmal schreiender Ungerechtigkeit, die zu oft in einen Kleinkrieg gegen die überlebenden Holocaust-Opfer ausartete. Zu den Zigtausenden, die sich nach dem furchtbaren Leid, das ihnen Deutsche und ihre Helfer zugefügt haben, demütigenden Prozeduren unterziehen mussten, um wenigstens einen gewissen Ausgleich zu erhalten, gehören die jüdischen Ghettoarbeiter. Ihnen hat jetzt das Bundessozialgericht die größten Hürden auf dem Weg zu einer kleinen Rente aus dem Weg geräumt. Die Grundlinien, die die Kasseler Richter für die Rentenansprüche der Betroffenen entwickelt haben, beenden nun hoffentlich den reinen Irrsinn, den einige Rentenversicherer in dieser Frage walten ließen und der sie rund 95% aller Anträge abschmettern ließ. Ihre rigide Auslegungspraxis sorgte dafür, dass ein ohnehin schlecht gemachtes Gesetz für viele Überlebende zu einer Katastrophe wurde. Die ursprüngliche Absicht war ohne Zweifel eine gute. 2002 wollte der Bundestag sicherstellen, dass die Juden, die in den Ghettos in den osteuropäischen Ländern unter unmenschlichen Bedingungen schuften mussten, aber nicht von der Zwangsarbeiterentschädigung profitieren konnten, wenigstens eine kleine Rente erhielten. Als Voraussetzung nennt das Gesetz einen freien Willensentschluss bei der Aufnahme der Arbeit und ein Entgelt. In der Praxis ließ man allerdings völlig außer Acht, dass die Lebens- und Arbeitsbedingungen in den Ghettos nichts mit denen einer normalen Arbeitnehmertätigkeit nach heutigem deutschen Rentenrecht zu tun hatten. Man agierte geschichts- und wirklichkeitsblind, mit dem Ergebnis einer oft skandalösen Kaltschnäuzigkeit den hochbetagten Opfern gegenüber. Das Bundessozialgericht rückt die Dinge endlich zurecht. Nun können sich die Überlebenden Hoffnungen auf einen humaneren Umgang und die rasche Erledigung ihrer Anträge machen. Dass auch 64 Jahre nach dem Ende des nationalsozialistischen Regimes seine Opfer immer noch um eine in der Regel geringe Entschädigung kämpfen müssen, bleibt gleichwohl eine beschämende Tatsache. Denn es gibt neben den Ghettoarbeitern noch andere Gruppen, die bisher vergeblich auf einen Ausgleich für ihr Leid warten. Im Fall der Ghettoarbeiter geht es um eine Rente von 100 bis 200 Euro im Monat. So wichtig diese Summe für Menschen ist, die, wie viele der Betroffenen, in materieller Not leben, noch wichtiger ist für sie, dass ihnen endlich wenigstens etwas Gerechtigkeit zuteil wird.